Jahr. Die wöchentliche Dosis Energie und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Im Bermuda-Funk. Ja, hallo, hier ist wieder Pogradio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Und wenn das heute nicht der Mittwoch ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist heute die Band Kick It. Von denen haben wir auch gerade eben ein Lied gehört von ihrem gleichnamigen Album. Hallo. Hallo. Hi. Stellt euch mal vor. Ihr seid ja gerade eben erst reingekommen und ich habe ganz vergessen zu fragen, wie ihr heißt. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nie merken. Ja. Also ich bin der Steve. Hi, ich bin Jakob. Wolle. Raphael. Wir haben noch einen Bolle dabei. Ein Bolle. Mit der... Ja, ihr seid gerade auf Tour, deshalb seid ihr hier, ne? Ihr kommt ja eigentlich aus Limburg, oder? Limburg. Genau. Ah ja, genau. Limburg, Frankfurt. Also Frankfurt, oder Limburg, Gießen, genau. Mhm. Wir waren jetzt das Wochenende in Aachen gewesen, im AZ am Freitag. Und gestern in Lille. Lille? Ja. In Frankreich, in Nordfrankreich. Und da lag das ja quasi perfekt auf dem Weg. Ja, und wie war es da? Wild vor allem. Bierig. War das euer erster Auslandseinsatz? Oder? Nee, also wir hatten auch dieses Jahr schon mal eine 10-Tages-Tour. Mhm. Und waren auch schon mal ein paar Tage in Kroatien unterwegs. Und hatten letztens auch 5 Tage Pfeffi-Punks-Tour mit Is Dödelig, auch eine sehr gute Band. Genau, ja, also schon auch ein paar Auslandgigs gehabt bis jetzt. Und jetzt, also die Platte, habe ich die mir bei Bandcamp runtergesaugt oder wo? Oder kann wo man auf jeden Fall umsonst da runterladen. Ah ja. Und gibt es auch als Vinyl oder was? Oder genau, CD? Also wir haben 7-Inch gemacht, so 500 Stück. Genau. Hm. Ja, wie kam der denn an in Lille? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Nee, es war sogar wirklich eigentlich ganz fetzig, muss ich sagen. Das war halt in so einem, das hieß CCL Kulturelle Liberté. Centre, weiß ich nicht, was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Kulturell Libertär. Ja. Genau, und es war eigentlich ganz geil, so ein kleines Squad in so einem Keller gespielt mit Short Days zusammen. Waren wir jetzt das Wochenende unterwegs. Ja, war auf jeden Fall ganz geil. Ja. Kennst du Short Days? Shorties? Short Days. Short Days. Aus Lille auch. Soll ich mal gucken? Vielleicht habe ich was von denen. Ja, also die sind auf jeden Fall sehr geil. Können wir mal rein. Guck mal. Short Days. Ne. Skandal. Skandal, habe ich nichts. Du hast verpasst. Ja. Hm. Ja. Also es gibt ja auch Bands, die bringen dann die Musik mit, ne? Ach so, läuft das hier? Wir haben Dosenbier mitgebracht. Ey, das ist aber auch nicht schlecht, ja. Was steht da? Jupiter oder Jupiler? Jupiler, Jupiler, ne? Ja. Jupiler, Dosenbier, 03. Ich habe auch gedacht, dass Dosenbier in Belgien ja sehr billig ist. Und habe schon ganz schön mit den Ohren geschlackert, als ich mir dann so einfach blauäugigerweise 5 Paletten irgendwie gekauft habe. So 50 Euro oder was das war. Also war schon noch ein paar andere Sachen dabei, aber es war schon... Ja. ja, am Kiosk oder an der Raststätte. Nee, im oder Supermarkt. Supermarkt, ja. Also zukünftig kaufe ich mir auf jeden Fall Hansa aus der Dose und schmeiß den Pfand weg. Ist halt dann von Frankreich über Belgien wieder hergefahren. Genau, ja. Ah ja. Ja, da könnt ihr euch ja noch so Aufkleber drauf machen, so Recycling-Aufkleber, dann kriegt ihr 25 Cent wieder zurück, wenn er in die Auto, in den Automaten steckt. Hast du sowas? Alter Trickbetrüger. Ja, hören wir mal ein Lied, nochmal eins von euch, oder? Das Love, oder was? Oder was? Ach, mach doch, was du willst. Was ich will, ja. Love, ein Liebeslied wahrscheinlich. Liebesbier. Ja. So, nehmen wir das Mikro in die Hand. So. Ja. Harte Ansagen zwischen den Liedern. Ja, ne? Ich muss es jetzt nicht nochmal wiederholen. Mit dem aus der Nase ziehen. Mhm, okay. Ja. Tja, naja. Spiel doch einfach nochmal ein Lied. Nee, ehrlich? Ja. Hast du nichts mehr zu erzählen? Macht doch, löst euch jetzt auf oder habt ihr... Ja, nach diesem Auftritt heute hier schon. Ja. Nee, Quatsch. Also wir machen auch bald nochmal Aufnahmen, neue, für eine LP. Mhm. Genau, also die 7-Inch hätte der Ralf von King Records rausgebracht. Vielleicht kennst du ihn sogar. Ja. Der ist ja immer oft so auch in Mannheim unterwegs gewesen. Ja. Und der Martin. Oder immer noch. Genau, und der Martin von Access Denied. Und genau, und die ist jetzt eigentlich schon so mehr oder weniger ausverkauft und der wollte die nachpressen lassen und wir machen, wie gesagt, auch Aufnahmen für eine LP im März, so haben wir uns überlegt. Genau. Und Türchen? Irgendwie eine Tour noch? Ja, bestimmt. Ja. Also wir haben halt so überlegt, dass es vielleicht geil wäre, eine Platte bis Oktober wieder zu haben und dann halt dann nochmal auf Tour zu gehen. Also wir haben jetzt auch noch demnächst noch ein paar Gigs so. Und wie macht er das mit den Proben, wenn er da alles so weit auseinander wohnt? Das geht ja eigentlich mittlerweile. Also zwei wohnen ja jetzt in Gießen, im selben Haus sozusagen. Und also einer muss immer irgendwie weit anreisen, aber also meistens proben wir entweder in Gießen im AK 44 oder halt in Limburg im Kakadu. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das ist halt so ein, genau, da gibt es ja auch ganz viele Proberäume und da haben wir auch jahrelang davor geprobt und genau, aber mittlerweile eigentlich sogar mehr in Gießen. Ja. Ja, dann machen wir musikalisch weiter. Ich habe hier was gefunden von Trümmerratten. Das habe ich mir auch irgendwo kostenlos bei Bandcamp gezogen. Die kommen aus Hamburg. Und das Lied heißt, von ihrem Album Auferstanden aus Urin, heißt die Platte, das Lied heißt Scheiß in die Bahn. Ich bin zu dumm für die Bullen, zu dumm für die Stadt, heute kontrolliere ich deine Fahrt. Alltag bin ich eine Wurst, in der Uniform steht meine Brust, also mach mich muss ich mir noch ein paar Fragen aus der Nase ziehen. Selbst. Was mich immer wundert, du hast immer so eine Brust, so eine Brusttasche. Nee, wie heißt das Ding? Ein Hip-Bag. Hip-Bag, ja. Ja. Also, da muss ich immer an irgendwie an die Chungis denken, die haben immer Fixer-Besteck da drin. Naja, also da. Was so, ist denn da drin? So in etwa kann man sich das vorstellen, ja? Ne? So ein, oder eher so ein Schwanzwärmer. Ja, das ist auf jeden Fall auch ganz geil. Und ja, ist einfach auch praktisch, ne? Also so ist alles drin, so Geldbeutel und so. Sag mal, mach mal auf. So, willst du mal sehen? Ja. Hier. Ein Geldbeutel. Ja. Ein Telefon. Ja. Und Musik. Ja, und super, alles, ist alles dabei, ja. Kann man schon machen. Ja. Sieht lässig aus, Chunky-Style. Ja. Frankfurt am Main, das geht ab. Ja, und die Bierwampe, die hängt auch gut drüber dann. Ja. Ja, noch eine grüne Bomberge dazu, und dann ist das ja eigentlich perfekt. Ja. Ich habe hier auch, wir hatten ja auch ein bisschen Pech in Aachen übrigens. Also es wurde ja unser Auto eingebrochen. Nee. Und also vom Raphael wurde auf jeden Fall eine Jacke abgezogen. Vom Bolle so 150 Euro. Und ich vermute ja, dass auch meine Rödelheim-Jogginghose weg ist, was ja natürlich auch ein harter Verlust harter ist, Move wäre. Ja. Genau. Also apropos Hip-Bag und so. Ja, das Auto, ist denn die Scheibe jetzt draußen oder hat Schloss vergessen? Aufgehebelt. Ja. Ach so. Ja, miese Sache auf jeden Fall. Ja, zum Glück nicht die Instrumente geklaut, ne? Nee, die waren auch noch im AZ. Ah ja. Ja, lohnt sich das überhaupt so finanziell jetzt da bis nach Lille irgendwie, nach Lille da irgendwie zu fahren? Ja. Habt ihr die Spritkohle wieder reingekriegt? Auf jeden Fall. Passt. Wir haben ja auch immer so Pfeffi dabei. Ja. Immer so Soli-mäßig dann ausschenken und ich glaube, das hilft schon meistens. Ach so, der Soli geht dann an euch. Außer wenn wir mit Istödlik unterwegs sind. Ja. Wir hatten das, also wir haben ja eigentlich immer dieses Prinzip, so Soli-Pfeffi auszuschenken so, und es klappt eigentlich immer ganz gut. Und dann Istödlik machen das auch, das geht auch, wenn die alleine unterwegs sind, aber wir zu zweit sind irgendwie total eskaliert. Wir haben irgendwie 25 Flaschen irgendwie mehr oder weniger selbst getrunken und nichts eingenommen. Aha. Eigentlich ein Minus gemacht damit letztendlich. Aber die Umsetzung, naja. Ja. Aber ich muss nur sagen, mit Istödlik ist auf jeden Fall auch sehr geil. Du hast ja auch schon mal in deiner Sendung gespielt. Das kann gut sein, ja. Ja. Mhm. Habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ich kann ja mal suchen, ne? Ja, also das ist auf jeden Fall. Jetzt müsst mal gucken, wie man sowas schreibt, ne? Ja. Istödlik ist es. Genau, ist holländisch. Ist ein Wort, genau. Und Dödel mit Ö. Haben die ein Ö überhaupt? Mit O. Oh, Dödeleier, Alter. Die habe ich noch am Freitag gesehen, ne? Im Ernst? Ja, ja. Dödelheil? Ja. Krass. Wo hast du die gesehen? Im Sonic Ballroom haben die gespielt. Ach, krass. Ja, aber ich bin nicht rein, ich war nur draußen und hab. Ey, man kann ja über Dödelheil sagen, was er will, aber. Aber schlecht ist schon trotzdem, geil, ne? Ja. Ich habe ja schon so zwei Platten zu Hause. Ehrlich? Was hast du eigentlich nicht? Ja. So einige Leichen. Ey, wie schreibt man die? Ich finde die nicht. Ist Dö. D noch? Noch? D-O-D. Do, genau. Ist D-O-D. Dodelik. Ja. Nee, warte mal. Also D-O-D. D. Da müsst ihr ja. Hier ist es doch schon. Guck mal. Genau, ja. Ja, okay. Das Ding. Danke. Also zu Dödelheil fällt mir was ein. Der Gitarrist, der hängt ja immer sein sein. Halt's Maul. Ja, also der Dödelheißinger hier, was ich rausgefunden habe, was er mir verraten hat, der hängt seinen Gitarrengurt nach dem Spielen immer auf zum Trocknen. Wirklich? Ja. Schnösel. Der macht auch so Impact-Record und so einen Quatsch, ne? Mhm. Ja. Ja, vielleicht sind Dödel halt doch nicht so geil. Aber wir hatten ja übrigens, als wir mit Özdilek zusammen unterwegs waren, einen großen Hit, den wir auch jeden Tag gehört haben im Bus. Warum hast du dich jetzt eigentlich darüber gehockt, wenn er jetzt eh wieder mit dem Mikro Mir ist gerade nur was dazu eingefallen. Ja. Auf jeden Fall hatten wir einen gemeinsamen Hit, den wir immer im Bus gehört haben, überall, wo wir waren, eigentlich auch gefordert haben, und zwar von Normal, der Biervampir. Kennst du? Ja, kenne ich leider. Das ist großartig. Ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Hit. Ja. Also das wünschen wir uns auf jeden Fall. Ja, wenn Bands unterwegs sind, die hören im Auto sowieso immer die schrecklichste Musik. Geht eigentlich. Aber scheiße. Ja, die Knochenfabrik hören immer grundsätzlich immer Dire Straits im Auto. Ja. Ich glaube, das kann keine Band toppen. Also wir haben eigentlich immer so am Anfang Regulations, Tata Toilet. Mehr nicht. Das waren immer so die zwei, dann irgendwann noch... ja, genau. Irgendwann habe ich dann halt ein Radio mit Stick und Gedöns geholt und naja, irgendwann. Ja, Dean Dirk natürlich, aber rückwärts. Nur rückwärts. Ja, sowas halt. Aber Gott, wir hatten auch schon so Fahrten, wo wir halt echt nur Bravo-Hits-Zeug gehört haben. Ja, muss man auch, ne? Dass man irgendwie so runterkommt wieder. Ja, eher hoch. Oder hochkommt, also ja. Also ich meine, wir machen dann immer Dosenbier und dann geht's los. Der Fahrer ist immer der Gearschte und... Ja, also ich meistens, ja. Oder der Wolle, aber ich mache das schon immer ganz geschickt. Ich fahre immer die erste Strecke sozusagen und ab der Hälfte darf dann der Wolle fahren, dass ich dann auch schon vorm Gig mal ordentlich was reintanken kann. Und die anderen natürlich parallel, es läuft. Und vor allem bei so langen Fahrten Richtung Kiel oder sowas, das ist halt immer sehr anstrengend, aber auch immer sehr süffig. Erzähl mal was über Kiel. Du kennst doch die Sarah auch noch, die in Mannheim. Ja. Genau, die ist ja jetzt nach Kiel gezogen auch. Ja, stimmt. Die ist irgendwie, die vögelt jetzt mit dem, mit dem Typ von darf, die darf Bullen, man das ne? sagen auf Radio? Nee, darf man eigentlich nicht sagen. Oh, wir haben die sogar in Kroatien getroffen, das war ganz witzig, weil wir haben da auch mal gespielt in Zadar. Und da waren die zufällig sozusagen Pärchenurlaubmäßig. Ja. unterwegs und haben wir die getroffen. Genau, und wir spielen nämlich bald in Kiel und das deswegen ist mir das gerade gekommen. Ah, dass sie da mittlerweile da wohnt. Ja, wann spielt er da? Irgendwann Ende Januar. Ja. Also wir haben auf jeden Fall so zwei Wochenende, wo wir einmal Bremen, Kiel, glaube ich, und Lübeck und Kassel. Ja. So irgendwann mal. Mhm. Genau. Gib mir mal so ein Bier. Ja, brauche ich auch eins. Ja, wenn wir alle so hier mit Bier sitzen, das geht natürlich nicht, wenn man nicht trinkt, dann. Das ist schlimm. Kennt ihr die Band Schmutzstaffel? Die waren noch auf Tour mit, wie hießen die anderen mit den ganzen dreckigen Namen? Ja, genau, Mülheim Asozial und Loser Youth. Nee, die meine ich nicht, sondern, ach, ich komme nicht drauf. Ja, das ist auf jeden Fall Schmutzstaffel aus Hannover. Wir hören jetzt das Lied, wie heißt es? Gerber Riots. Na? Ja, der Bolle ist auch da. Nee, der Bolle sitzt da hinten. Ja, der ist auch da, ja, sag ich ja. Der hat ja eigentlich den coolsten Job. Der muss nämlich, der kann sich einfach nur zulaufen lassen und braucht nicht irgendwie danach noch auf die Bühne. Was ja eigentlich immer das Unangenehmste ist bei den ganzen Konzerttouren. Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Nee? Muss Englisch sprechen bei ihm. Sprich mal Schwedisch. Ah, you don't speak German oder was? No, not so much. Ja, müssen wir das Mikrofon hingeben, sonst hört man nicht. Ein bisschen Deutsch. Kann Where you come from? Sweden. Sweden? Yes. What do you do here? I live in Darmstadt. Ah, okay. Because I love Darmstadt. You study there or what? Yeah. I've been here a few years. I'm just too lazy to speak German. Me too. Good. Da fällt mir ein, ich hätte ja eigentlich auch fast dieses Wochenende, wenn wir nicht gespielt hätten, Bums gesehen. Nee, auch gibt's immer noch. Die gibt's immer noch und das ist ein großer Traum von mir, auf jeden Fall Bums mal zu sehen. Die müssten eigentlich auf dem Punk im Pott spielen, weil da das ist ja alles versammelt, was scheiße ist, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber. Aber so Bums und Hanax, ich bin auf jeden Fall auch für sowas zu haben. Ja, und dann fehlt noch Betontoten wilde Zeiten. Ne? Nee, das ist perfekt. Wieder nicht so geil, finde ich. Ja. Aber Bums, Hanneix, ja. 80er Funpunk. So, ich kann mich noch so ein Plakat erinnern, das war so erbärmlich. Das hieß irgendwie Bums, wir räumen auf und da sieht man so, wie sie gerade so einen Hof kehren. Ja. Gibt's auch als T-Shirt? CD, ich hab als, CD. Du musst ins Mikro sprechen, wenn du mit mir redest. Ich habe die CD. Ja. Natürlich. Ja, glaube ich dir. Oh Mann. Und ich hatte auch so eine Borussia Dortmund. Das Schlimme ist ja, dass du ja eigentlich einen guten Musikgeschmack haben, weil du ja seit Ewigkeiten Pogo-Radio hörst. Du warst ja der erste Mensch, den ich mit einem Pogo-Radio-T-Shirt gesehen habe. Das stimmt. Und zwar an einem selber gemachten. Wo ist eigentlich mein richtiges? Du hast nie eins gehabt. Also das war ja dein richtiges. Nee, ich meine, gib mir das. Wie gib mir das? Ich will so eins haben. Ja, es gibt aber keine mehr. Die gibt es schon seit 8 Jahren nicht mehr. Oh. Ich wäre ja beinahe verklagt worden auf 10.000 Euro wegen dem T-Shirt. Vom Archie Gleim, der Fotograf, der die Frau fotografiert hat, die auf dem, also das ist ja kein Foto, sondern das ist ja so eine Grafik mit so einer Frau drauf, ne? Und die Frau heißt Uschi Paranoia und er hat mir einen Brief geschickt, so irgendwie, er will 10.000 Euro haben, weil ich ja das Motiv einfach geklaut habe, das er damals 1977 fotografiert hat. Und wie man es halt so macht als Punkrocker, ne? Man klaut halt irgendwo ein Motiv, das man geil findet, ändert es ein bisschen um. Und das können wir nicht. Und dann kriegt man plötzlich einen bösen Brief und will jemand 10.000 Euro. Ne? Dann habe ich ihm halt irgendwie so erklärt, dass ich halt ein dummer, kleiner, blöder Punk bin und daran keinerlei Gewinn mache. Und sowieso, ich habe halt gedacht, das wäre eine coole Idee, jetzt war es halt doch keine. Auf jeden Fall war mir das dann auch scheißegal, weil das T-Shirt habe ja sowieso nicht ich verkauft, sondern jemand anders. Und daraufhin hat sich allerdings die Uschi Paranoia gemeldet, die gar nicht gewusst hat, dass es Bilder von ihr gibt. Und sie wollte dann einfach nur T-Shirts haben. Oh ja. Was soll ich doch einen Fotograf verklagen? Mit ihrem Motiv draus, fand sie cool. Und die stupst mich heute noch jeden Tag an. Wow. Yeah. Wow. Finde ich auch Pokoradio geil? Hä? Wahrscheinlich ist sie einer von den 30 Leuten, die Pokoradio hört. Ja, genau. Die wohnt jetzt in Wien und hört Pokoradio. Geil. Ja. So ist es. So, wir machen weiter hier musikalisch mit Kick It, oder? Oh nee. Bums. Ja. Bums, ach, ja. Komm, jetzt einmal. Bums, unsere Liga. Ja, ich spiele jetzt einfach was, ne? I'll be a snob. Was soll denn das heißen? Ich werde sein ein Snob. Ja, richtig. Das ist der große Traum. I am not as a ich hatte eine gute Idee. Wir könnten jetzt ein Lied spielen von Dean Dirk oder von euch und die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen dann erraten, von welcher Band es ist. Impossible. Ja. Oder seid ihr da in Aachen? Seid ihr da nicht irgendwie so für Dean Dirk gehalten worden? Oder gab's ich glaube, einige haben es wahrscheinlich schon gedacht. Ja? Ja. Also auch so. Hat der Sänger jetzt eine neue Frisur oder so? Ne? Ja, sieht da jetzt noch freudiger aus. Aber beschissene Klagen in Aachen, wir haben ja bei einem Typen gepennt, der hat mir so ein Schreiben gezeigt von den Bullen auch von wegen, dass auf irgendeiner Demo, also war so eine Liste von Liedern, die gespielt wurden, natürlich so Trash-Hits und so. Ja. Und dann war, glaube ich, die Klage, dass irgendein Bulle sich quasi Ohrenschädigung zugezogen hat. Weil die Musik so laut war auf der Demo. Ja. Ja. So. Ist ja auch nicht gut, wenn die Musik so laut ist. Das ist auch nicht gut, ja. Ja. Und an die Hunde muss man auch mal denken. Ja, genau. Eigentlich finde ich es gut, ja, stimmt. Ja, und das ist dann passiert? Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Ich glaube, das ist sogar noch offen vielleicht. Ach so. Also ein laufendes Verfahren, über das man gar nicht reden darf eigentlich, ne? Ah ja, genau, richtig. Ja. Stimmt. Hallo an den Bulle, der gerade zuhört. Mit dem anderen Ohr. Bulle. Willst du was anstimmen, Steve? Bulle, halt's mal auf. Okay. Wie bitte? Was wollt ihr? Nix. Biervampir. Ja, nee. Doch, bitte. Ich hab's auch gar nicht. Klar hast du das. Nee, ich hab ja hier alles gesäubert. Du kannst auch Mallorca anmachen. Also von deutscher Trinkerjugend. Du musst ins Mikrofon reden, wenn du mit mir sprichst. Jetzt pump mich nicht so an. Hast du von deutscher Trinkerjugend Alkoholsteuer? Das würde ich mir wirklich gerne wünschen. Jetzt bist du das erste Mal hier. Und dann sowas. Darauf, dass das Dosenbier so teuer war. Wir können was vom Präsidenten spielen oder was? Korrekte Trinks oder was? Ja, sowas können wir spielen, ja. Wenn ihr was Schlechtes hören wollt. Ja? Ja? Oder? Warum nicht? Ja. Korrekte Trinks. Korrekt schreibt man mit 2K. R? 2K. Mit 2K, ja. Nee, korrekt schreibt man falsch. Schreibt man mit einem R. Korrekt schreibt man falsch, ist gut. Oder? Aber keine Ahnung. Ah, das schreibt man nicht mit CK, das ist es. Quatsch. Oh, nochmal. Nee. Doch, korrekte Drinks, hier ist es. Gibt's so viel von den Präsidenten? Ja, von den Präsidenten gibt's ewig viel, ja. Guck mal hier. Wo kommen die denn her? Ich kenne die gar nicht. Das ist ja nicht mal alles, sind nur die eine Platte. Oder? Ja. Wo Rheingau? Landau. So, irgendwas ab Pfalz. Die kommen aus Landau, ja. Spielen immer noch, gibt's immer noch, haben sich nie aufgelöst. Okay. Und nie wieder vereinigt, also, weil es halt immer gab. Ja. Bist du echt Fan von denen? Kennst sie auch so ein bisschen? Ja, ich habe die schon zweimal interviewt. Aber sie sind halt alles Arschlöcher, ne? Dachte ich mir schon irgendwie. Ja. Also der arrogante Snobs. Ja. Albi Snob. Ja. Die Stimmen, da ist was. das waren die Präsidenten. Hier ist Pogo Radio und wir haben schon eine halbe Stunde hinter uns gebracht. Zum Glück. Und jetzt, weil ihr ja schon hier vollzählig seid als Band, könnt ihr ja jetzt mal hier vielleicht musikalisch was darbieten. Also wenn so Rapper kommen, kann man immer noch sagen, ey, mach mal hier so einen Freestyle, ne? Auf keinen Fall. Nee? Aber ihr seid ja keine Rapper leider. Was geht mit dir, Mann? Nee, lieber nicht. Aber hier, Präsidenten ist übrigens auch ein Lied, das habe ich auch durch Pogo Radio kennengelernt, tatsächlich. Dieses Lied? Dieses Lied, korrekte Trinks. Ja. Mhm. Ja. Ich war sogar mal so großer Fan, dass ich mir Pogo Radio Sendung auf CD gebrannt habe und dann auf Kassetten überspielt habe, einzelne Lieder. Ach so. Ja, das war zum Beispiel auch mal ein Lied, was ich überspielt habe auf einer Kassette. Da hättest du ja aber am Computer das dann rausschneiden können auch. Gab's nämlich auch. Ja, aber du weißt, wie das ist. Ja, wenn ist. Eine CD brennen kannst, dann brauchst du einen Computer, ne? Ja. Geht doch, bitte ins Mikrofon. Ja. CD-Brenner geht doch auch. Wie ein CD-Brenner geht doch auch? Einfach ein DVD-Brenner. DVD-Laufwerk. Ohne Computer dran? Ja, klar. Gibt's es? Ja. Oder gab's das? Weiß ich auch, ob man das heute noch benutzt. Ich glaube, es wird ein bisschen überholt. Ja, ich hätte nur noch gestreamt, oder? Ja. Ja. Ich hatte ja damals sogar die Sendung auf CD, auf DVD habe ich die also gab es da noch kein Internet, dass ich sie da runterladen konnte, ne? Und für die Leute hatte ich dann alle Sendungen, damals haben noch alle Sendungen auf eine DVD gepasst, als MP3. Und jetzt kommt man sich dann in einen Videorekorder, also einen CD-Player, in so einen DVD-Player reinstecken und da konnte man dann so das Menü durchklickern und sich die einzelnen Sendungen anhören. Das hast du gemacht? Ja, und es gab auch tatsächlich Leute, ich habe eine, pro Woche habe ich eine Bestellung gehabt. Das will ich nicht. Nicht schlecht. Ja. Das sind 12 im Jahr. Ich will die Bestellung sehen. 54 also, im Jahr. Aber ich erzähle es hier vorm Krieg. Ne? Das ist schon sehr lange her. Ja. Das ist schon sehr lange her. Aber du machst das auch schon ziemlich lang, ne? 14 Jahre jetzt. Krass. Ja, dann war das gar nicht so gelogen. Ich habe gesagt, mit 16, 15, glaube ich, habe ich... Jetzt mit fast 30. Fast 30? Ja. Ja, kommt hin. Ja. Ja gut, also ihr habt jetzt nichts irgendwie hier vorbereitet, so ein bisschen so A Cappella oder was, so dreistimmig, vierstimmig. Nachts, wenn alles dunkel ist, kommt meine große Zeit, die Ausrüstung noch kontrolliert und dann bin ich bereit. Ein paar Schritte noch und dann bin ich am Ziel, die Kellertür wird aufgesprengt, das ist jetzt, was ich will. Oh. Ich bin der Biervampir. Oh. Ich komm heute Nacht zu dir. Ja. Oh. Ich bin Biervampir. Okay. Ja. Du wolltest ja unbedingt. Der Applaus bleibt jetzt aus. Ja. Ja, das wollte ich ja so. Ja, oh selbst je. Schuld. Ja. Ja, machen wir musikalisch weiter, oder? Am besten. Hau raus. Ja. Hier, sag mal, kennst du eigentlich Placebo-Tox? Aus Holland, aus Utrecht. Nee. Auch eine sehr gute Band. Ja. Du als alter Deutschpunk-Fan. Ja. Also da spielen Leute von Strohsäcke mit. Oh je. Und Trash-Torten-Kombo. Ja. Ist ja beides ziemlich geil. Und die kommen aus Utrecht, sind da jetzt ausgewandert, sozusagen. Und mit denen haben wir auch schon öfter zusammen gespielt und spielen auch bald zusammen. Mhm. Und finde ich auch ganz geil. Ja, hast du leider nicht dabei, ne? Ich habe natürlich nichts dabei. Ich dachte, das läuft ja auch ganz anders. Ich habe mir das ein bisschen romantisiert auch. Wie hast du das jetzt gedacht? Ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich wünsche mir irgendwas, dann ziehst du die Platte aus dem Regal und legst auf für mich. Ja, stell dir mal vor, ich hätte Platten. Da müsste ich ja ewig lang suchen, bis ich die dann gefunden habe. Naja. Also ich sag mal so. Müsste ich dir erstmal alles sortieren. Also der Christian von Placebo Talks, der hat eine Plattensammlung und wir haben schon öfter in seinem Wohnzimmer getanzt zu dritt. Ja. Und da war das wirklich so. Da habe ich mir ein Lied gewünscht und er wusste ganz genau, wo das steht und hat es aufgelegt. So nach Alphabet oder was? Ja, der hat schon wahrscheinlich irgendeine Art von System. Aber nach Erscheinung es ist möglich. Ja. Ja, ist hier nicht möglich. Ja. Wie soll die Band nochmal heißen? Placebo Tox. Nee, ich glaube nicht, die habe ich noch nie gehört. Also ich bild mir ein, ich weiß, was ich kenne. Mhm. Große Bildungslücke. Ja. Von Bildungslücke. Ja. Auch gute Band. Es gibt so einiges Gutes aus Hessen. Ja. Frontex. Apfelwein. Bildungslücke sind noch aus Mainz und das ist doch Wiesbaden. Noch Rheinland-Pfalz. Wiesbaden. Ach so. Und teilweise jetzt mittlerweile auch Lübeck. Teilweise auch Lübeck mittlerweile. Mhm. Spielen auch gar nicht so oft, aber letztens auch in Wiesbaden, im Sabot. weiß nicht, das kennst du vermutlich vielleicht gar nicht unbedingt, weil das gibt's auch noch nicht so lange. Ich glaube 2-3 Jahre, du wohnst ja jetzt auch schon länger hier. Ja, Kleiner Laden. Netter Kneipe. Meine ehemalige Stammkneipe, ja. Lohnt sich zu unterstützen, den Laden auf jeden Fall. Nee, ich habe hier eine Band, die ich euch vorstellen möchte. Die heißen, warte mal, ich muss jetzt mal ein bisschen was zusammen sortieren hier. Warte mal, Präsidenten haben wir da gespielt. Die heißen 131 oder 131. Habt ihr von denen schon mal was gehört? Nein. Die kommen aus Bonn und ich habe keine Ahnung, also mehr weiß ich nicht. Keine Informationen, keine Nähern. Und das Lied heißt Du und Ich. Das ist ziemlich kurz. Wie bist du da drauf gekommen? Über dieses Internet. Oh. Ja, da klickst du halt irgendwie so bei Facebook irgendwelche Sachen an, wo du denkst, gefallen dir, und dann plötzlich schicken sie, tauchen da halt hier, könnt ihr euch runterladen, tauchen auf, und dann drückst du halt drauf und lädst runter. Ah ja. Ja, so funktioniert das. Ja, so funktioniert das, ja. Und plötzlich habe ich es dann, und dann muss ich da erstmal gucken. Und 131, ne? Also wie soll ich das recherchieren? Da kann ich ja bei Google, ich habe gesteuert. Also 131. Aber ja. Soll ich da anrufen oder was? Also ist ja alles ein bisschen. Das stimmt. Doof. Aber ich bin da auch so ein bisschen dran. Also so Sachen, das muss ich auch erstmal. Ich habe ja mittlerweile jetzt so ein neueres Handy, so ein Smartphone und so. Aber das muss ich mich schon ein bisschen rantasten. Deswegen Skype wäre auch keine Option gewesen für uns. Ja, aus technischen Gründen halt. Ne? Richtig. Ja. Ja, spielen wir mal 131 oder 131, keine Ahnung, oder 131. Oder 131. Ja, genau. Oder ACA. Vielleicht ist das auch so, es gibt auch immer diese Hip-Hopper, die sich dann quasi so postleitzahlmäßig da noch was dranhängen. Vielleicht ist es auch so. Ach, vielleicht ist das die Postleitzahl von Bonn. Bonn. Ja. Die letzten 3 Ziffern. Stimmt, ja, das kann gut sein, ja. Jo. Bad Godesberg oder sowas. Nee, Bad Godesberg, wie heißt das da in Bonn? Wo die ganzen Politiker früher gewohnt haben. Keine Ahnung. Ich war auch noch nie in Bonn. Ich war aber nie nüchtern. So, du und ich. Glaube ich gern. Das waren 131, ja. Ein flottes Ding. Ja. Hier, die Dosen darfst du übrigens behalten. Die Dosen? Ja. Ach, du kannst ja mit diesen Aufklebern. So, kann ich es mal mit den Aufklebern dann machen. Ja. Nee, ich glaube, das mache ich nicht. Ah, ich mache was anderes. Ich stelle die einfach unten irgendwo hin und dann freuen sich die Leute und wollen es dann abgeben. Es funktioniert nicht. Dann laufen so danach ein mieser Hund. Ja. Vielleicht guckst du da aus deinem Hochhaus und freust dich darüber. Genau. Über die Sorgen des kleinen Mannes. Ja. Trinkers. Die da unten. Und du da oben. Ja. Scheiß Typ. Da passt doch das nächste Lied ganz gut. Society Control. Ja, gegen die da oben. Was hast du dabei gedacht? Oh, ja, dann. Gegen die da oben. Die da oben. Wie die da sitzen auf ihren goldenen Chefetagen. Goldenen Bürostuhlen. Ja, golden, ne, gold, ja. Der Paul. Ja. Okay, ich muss jetzt auch gleich aufs Klo. Das mache ich dann am besten während dem nächsten Lied. Wir übernehmen das schon hier, keine Sorge. Macht dann, ja, genau. Das die letzte Viertelstunde ist uns. Du hast ja die Sendung jetzt schon oft gehört, du weißt schon, wie es funktioniert. Ja. Wichtig ist halt keine Pausen. Ne? Man darf irgendwie muss immer sprechen. Das ist wichtig im Radio. Als männliche Lebewesen, als wir sind ja mehr so mundfaul. Wir können uns ja auch mal stundenlang anschweigen, ohne dass die Situation irgendwie eskaliert. Das stimmt. Und das ist eigentlich doof, dass wir eigentlich dann Radio machen. Eigentlich müssten das ja Frauen machen. So gesehen? Ja. Ja. Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, Radio. Ich wusste nicht, dass das so viel Action ist. Viel Action? Was wie Action? Naja, von wegen hier die ganze Zeit labern und so. Ja, ich klar, dachte, das ist halt nicht wie zuhören, das ist halt die andere Seite. Jetzt hast du jetzt ich dachte, halt wir kommen halt lässig mit so einer Kiste Dosenbier vorbei. Ja, klar. Und dann erledigt sich der Rest. Ja, dachte ich schon. Ja. Zwei, drei Kisten vorher saufen sollen. Ja, das ist ja, wird ja auch immer gesagt, ja, ey, der ist super, der muss halt irgendwie rotzbesoffen sein und da geht es voll ab, muss ihn einladen und so. Das ist ein Guter. Ja, aber dann ist das Problem mit dem Vollsaufen lassen, das funktioniert halt nicht wirklich und dann am Schluss, also ich habe das schon oft ausprobiert. Bist ja auch schon... Geht meistens nach hinten los. Ein alter Hase im Radiogeschäft. Schon fast alle Fehler gemacht, die man machen kann. Wir hingegen ja zum ersten Mal. Ja. Ja, aber in Gießen gibt es ja bestimmt auch irgendwie sowas ähnliches, oder? In Wiesbaden gibt es, du kennst das doch hier, warte mal. Ja, in Wiesbaden gibt es Pogo-Radio noch, macht der Basti. Pogo-Radio in Wiesbaden? Punkrock-Radio, irgendwie sowas. Achso, Punkrock-Radio, gerade schon gedacht. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Pogo-Radio in Wiesbaden ist viel geiler. Ja? Jo. Wir waren zwar noch nie da, aber auf jeden Fall ist es bestimmt besser. Ja. Wir wurden aber auch schon 1000 Mal eingeladen. Ja, wahrscheinlich. So. Ja, ihr würdet schon 1000 Mal eingeladen. Seid ihr hin, oder wie? Ja, irgendwie ist, weit, ist zu weit weg. Das machen wir dann über Skype. Ach so, ja. Ja, nee, also irgendwie, weiß nicht, wir kriegen es irgendwie nie auf die Kette, aber wir werden immer mal wieder ein-, zweimal im Jahr angefragt. Naja, irgendwann machen wir es auch mal. Scheiß Ruhm, ne? Nö, ach Quatsch. Nee, aber wir kennen den Basti halt. Jetzt trinkt er alles leer, oder was? Jetzt ist alles leer, letzte Dose wird angestochen. Willst du noch mal kurz hier... Hier. Das war's dann. Mich hier so auf halber Strecke verdursten lassen. Ja, der war gut jetzt. Ja. Hast du den Ingwertee schlürfen und dann sich beschweren, wenn's alle geht? Ja, klar. Wenn man halt mal mit anfängt mit der Sauferei. Mhm. Wir haben noch einen im Auto. Ja. Wenn's nicht aufgebrochen wurde. Ja, wobei das hier aber eigentlich aussieht wie eine gute Gegend. Ja, es ist eine sehr gute Gegend. Ja. Von oben, ja, wenn man so auf die da unten runter guckt. Ja, vis-à-vis ist ja gerade im Flüchtlingsheim hier am Rande meines Fensters. Ist ja das größte Flüchtlingswohnheim in Köln. Das sind so Container. Da ist jetzt die Windpocken sind ausgebrochen. Und da die meisten Leute aus einer Gegend kommen, wo die Windpocken halt da nicht so in Vogue sind, haben sich da halt jetzt einen Haufen Leute angesteckt und sind jetzt da in Quarantäne. Krass. Ja. Das ist hier direkt neben da, wenn du so rausguckst, ja. In Gießen gibt es ja auch, warte mal, du weißt doch da mehr. Ja, gar nicht so viel, aber in Gießen gibt es auch ein Flüchtlingscamp, aber das ist eigentlich eher nur so ein Auffanglager und die Fluktuation ist so hoch, dass die Leute nicht länger als 3 Wochen dort sind oder so. Mhm. Ist eigentlich immer ein bisschen schwierig, Kontakt auch mit den Menschen zu kriegen. So, es gab mal eine Idee von einem internationalen Café oder so, aber das hat nicht so gut funktioniert, weil es einfach nicht rumgesprochen hat dort. Ja, es ist halt auch meistens so, dass die Leute, die in dem Flüchtlingswohnheim sind, sich ja selber irgendwie nicht unbedingt jetzt so gut leiden können, weil sie teilweise halt auch aus verfeindeten Gruppen kommen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel einer kommt, der ist wegen seiner Homosexualität irgendwie geflüchtet, da kommt ein Flüchtlingswohnheim und die finden es halt scheiße. Steckt man ja drin. Ja. So, das war jetzt wieder ein Runterzieher. Übergang, scheiße. Ja. Ja. Ja, red mal ins Mikro. Nee, war nur Spaß. Ja. Nee, das ist unangebracht. Ich wollte mir jetzt so ein Party-Hit wünschen, aber das... was denn? Nee, ich weiß nicht, wie... Ja, du wünschst dir was und bringst nichts mit. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Ich spiele jetzt mal was anderes. Ich spiele jetzt mal Kartell der Karokoles. Die haben am Wochenende gespielt. Irgendwo im Ruhrpott. Und, viel Spaß damit. Das Lied heißt Kein Anschluss und die Platte heißt Checkpoint Scheiße. Musik Kartell des Karakoles. Wisst ihr, was es sein soll? Karakoles? Oder wir sind zwar teilweise falsch studiert, aber ja. Nee, sagt mir nichts. Was machst du eigentlich so beruflich? Das Lustige, es hat mich gestern schon jemand gefragt, ja? Und ich musste sagen, eigentlich gar nicht so viel. Aber das Gespräch schon halbwegs beendet. Nee, ich mache halt so, Betreuung ist das falsche Wort, aber ich hänge quasi mit jemandem ab, der im Rollstuhl sitzt und mache halt so, also begleite ihn quasi so durch den Tag. Das sind dann so 24-Stunden-Schichten. Mhm. Und genau, mache das dann halt aber auch nur relativ selten. Das ist cool. Ja, kann geil sein. Kommt halt immer drauf an, wie der so drauf ist, ne? Ja, das stimmt. Wenn er den ganzen Tag Bums hört. Aber da rede ich lieber nicht drüber, weil wer weiß, ob der Paco Pogo Radio hört. Lieber mal das Thema wechseln. Warst du eigentlich schon mal im Trash? Ich weiß gar nicht, ob man das. Es ist, glaube ich, so ein Wortspiel aus Dreh-Chic. Ach so, Dreh-Chic, ja. Schick. Ja, das ist auf der anderen Rheinseite. Ist das geil? Ja, der kann man gut fressen. Weil also, da wollen wir noch hin. Achso, der wollte noch hin. Da müsst ihr aber, ab da ist ein Navi-Gerät wahrscheinlich, bauen da, genau. Ne? Weil sonst findet ihr das nie. Ja, ich habe schon viel davon gehört und wollte da hin. Ja. Da müsst ihr mal gucken, ob das heute offen hat. Ich weiß gar nicht. Ich habe schon recherchiert. Achso, hast natürlich hat es offen. Ah ja, dann ist ja gut. Wir haben das genau so geplant alles. Pogo Radio war nur so ein billiger Zwischenstopp. Ja, ich kenne mich da aus. Ne? Hier waren schon öfters mal Bands, die mussten dann erstmal alle duschen. Weil sie fünf Tage lang nicht geduscht haben und dann. Geil. Und der eine kam überhaupt nicht mehr aus dem Badezimmer raus. Schlaf. Der hat sich da wahrscheinlich irgendwie mit sich selbst beschäftigt, ja. Und danach lagen sie dann alle bei mir auf dem Bett rum und haben die Titanic gelesen und dann habe ich gesagt: Ey, wollt ihr doch hierher kommen zum Sendung machen? Oh ja, machen wir halt, ja. Ja. Ja, erstmal schön eingezeckt und dann mal gucken, wie man die wieder rauskriegt. Ja. Ja, gut, dass du das sagst, ne? Ja, ich stehe danach da mit einem Haufen nasser Handtücher. Also wir sind jetzt auch alle besoffen, von uns hat bestimmt keiner mehr Auto. Ja, wir können nachher noch ein bisschen. Lass mal zusehen, wie das hier. Ein bisschen irgendwie noch einen Film gucken oder so. Ja. Wie heißt der Film? Was? Wie? Was? Chaos-Tage. Irgendein Film. Die neue Version. Genau. Die 2000er Version. So, spielen wir noch was, oder? Mhm. Ich darf ja nichts mehr wünschen, sonst wäre ich die ganze Zeit angepumpt, dass wir nichts mittrinken. Ja, kannst du, vielleicht habe ich ja. Auweia. Wünschen darf man sich immer was. Auweia. Auweia? Mhm. Stimmt, könnte ich mal wieder spielen. Ja, aber den habe ich total grottige Aufnahmen nur, glaube ich. Ja, das gibt es auch noch andere? Ich glaube, die haben noch grottige Aufnahmen, ne? Nee, die haben doch hier so die LP, die habe ich zu Hause. Die Auweia. So Metal Sound. Auweia. Daran, weil es in Frankfurt gemischt wurde, wahrscheinlich. Ja, hier. Sogar live habe ich live Aufnahmen. Wir wissen alle, bei wem. Live. Aber keiner redet darüber. Die alle Pogo-Radio hören. So, was wollt ihr denn hören von denen? Homophober Vollidiot. Homophober Vollidiot, okay. So, dann ziehe ich das mal da in diese Playlist rein. Panic! Ja, das Bier ist leer, die Blase voll. Ja, Tin Can Army. Ja, wie Tin Can Army? Na hier, Tin Can Army. Ach so, stimmt, ja. Wortspiel. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass du die Lieder ganz schön irgendwie manipulierst. Wie denn? Ja, der Gesang. Der war ein bisschen leise, ne? Ja, der war leise. Ja. Deswegen klang es auch bei uns so scheiße. Wahrscheinlich. Eigentlich geil. Ja. Scheiße. Ja, sollen wir auf jeden Fall nochmal. Doch noch mal scheiße. So, für den Schluss spielen wir noch was von Kick It, oder? Von eurer Platte. Ich kann eigentlich nicht genug davon kriegen. Ihr habt ja so ein Lied, was man kaum aussprechen kann, ne? Iltik World wahrscheinlich. Ja. Du musst das sagen. Say what? Iltik World. Swedish. Was? Swedish Song. Iltik World. Ah. Wer singt das? Singst du da, oder was? You're a single? Ja. Also du weißt nicht, wie dein eigenes Lied ausgesprochen wird. Ja, ich habe nur gedacht, vielleicht kann er das ja besser. Ach so. Na, ich lerne ja auch Schwedisch. Ja, warum? So willst du da mal hin? Ich war da ja mal länger, also ich kenne ja ihn eigentlich aus Schweden. Ach so. Und ich hatte da mal so, also hat da jemanden öfter mal besucht. Ja. Hab sogar geskypt. Ja. Ah, da klappt es dann plötzlich. Dann, ne? Klar. Ja. Ja. Naja, üdlich wert. Spiel mal, ne? Ja. Ja, das war wieder hier Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und ich bedanke mich bei der Band Kick It. Ciao, Gude. Ciao, Servus. Ja, und wir haben noch ein bisschen Zeit, komm, ja, weil das Lied ist auch kurz. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. So. Ja. Ja, also, eat wild. Das klingt. Tschüss.